Besucher. Aus Gedichte der Gefangenen. Ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Besucher. Die Augen sind vom Hassschrei der Gefängnismauern. Verstört, gleich Tauben, die ein Marder überfiel. Und die verschüchtert, flattern ohne Ziel. Er blindet vor den Zähnen, die in Blutdurst lauern. Dann Mitleid scheu erblüht, wie blauer Klang der Harfen. Die Herzen klammern sich an des Gefangenen Hand. Oh, viele bittre Nächte weinten wie verbannt, seit Waffenknechte den Empörer ins Gefängnis warfen. Der aber wuchs aus lasterstarrter Zellen, und seine Seele ward, entrückt dem Rhythmus kleinen Lebens. Er lebt nach innen, lebt an Gottes Quellen. Und der Besucher friert und fühlt, er kam vergebens. Ein Pilger, der den Weg zum Freund verloren. Und tiefer noch vereinsamt, weint er vor geschlossenen Toren. Ende von Besucher.